Das Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum 7. Parteitag der PDAK wurde am 30. April in Kampala, Uganda gebildet. Es beschloss, zum 7. Parteitag der PDAK die politischen und kulturellen Veranstaltungen zur Würdigung der unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un um die Gründung der Partei und deren Verstärkung und Entwicklung und zur Unterstützung der Sache der PDAK bedeutungsvoll zu organisieren.